WDR 5 Erlebte Geschichten. Deutschland wird dir gefallen, hat Raphael Seligmann, der vor 70 Jahren in Tel Aviv geboren wurde, seine Autobiografie überschrieben. Er nahm damit einen Ausspruch seines Vaters auf, der ihm in den 1950er Jahren Mut zusprach, als die Familie, die 1933 vor den Nazis geflohen war, aus Israel nach Deutschland zurückkehrte. Die Mutter war davon gar nicht erbaut, aber Raphaels Vater zog es zurück und die Familie blieb, obwohl Mutter Hanna nur von einer Zwischenlösung gesprochen hatte. Der großgewachsene Sohn, in der Schule in München Raffi Giraffi genannt, ging seinen Weg, machte Abitur, studierte, promovierte, wurde Dozent und begann mit 35 sehr erfolgreich Bücher zu schreiben. Bis heute. 1957 kam ich mit meinen Eltern aus Israel nach Deutschland. Mein Vater kam aus Bayern, wo die Seligmanns seit Jahrhunderten lebten. Meine Mutter aus Berlin. Sie trafen sich in Israel 1940, heirateten. 1947 wurde ich geboren. Und mein Vater kam als Kaufmann an einen Punkt, in dem er uns nicht mehr ernähren konnte. Er wollte in seine Heimat zurück, nach Bayern, nach München. Da die wirtschaftliche Lage für uns so aussichtslos war, das kann man sich heute nicht vorstellen, dass man zwar nicht hungert, aber auch nicht satt ist in einem Wohlstandsland wie Deutschland oder Israel, entschied sich mein Vater, nach Deutschland zurückzukehren. Meine Mutter wollte es unter allen Umständen vermeiden, weil sie eben über das Trauma der Ermordung ihrer Geschwister nicht hinwegkam. Aber es half nichts. Man kehrte nach Deutschland zurück via Seereise. Wir fuhren mit dem Schiff von Haifa nach Genua und dann mit der Bahn nach München. Es war für mich was ganz Neues. Die Sprache Deutsch beherrschte ich. Zu Hause sprach man natürlich Deutsch. Auf der Straße und der Schule hatte ich Hebräisch gesprochen und 3 Klassen gelernt. Also ich war 10 Jahre. Aber dass dieses Land im Sommer grün war, das war aus Israel, einem subtropischen Land, natürlich nicht bekannt. Allerdings hatten wir auch unsere Wohnung aufgeben müssen, unseren Garten. Hier hausten wir in einem Zimmer, in einer Pension. Ja, da musste man sich irgendwie einleben. Ich sprach zwar Deutsch, aber nicht Bayerisch, was meine Altersgenossen sprachen. Und ich war ein Analphabet. Ich konnte Hebräisch lesen und schreiben, aber nicht Deutsch. Ich saß also in der Klasse da, starrte auf die Buchstaben und konnte sie nicht lesen. Es gab in der Schule und in der Klasse antisemitische Vorfälle. Also Saujud war noch mit das Mindeste. Die Kinder waren natürlich keine Antisemiten, die hatten es von ihren Eltern gehört. Wir waren ja ganze 12 Jahre 1957 nach dem Ende der Nazis. Ja, und in unserer Klasse, was damals ganz ungewöhnlich war, waren wir 2 Juden. Und wir hatten einen Mitschüler, Erwin Honigstein, der damals nicht besonders gut im Rechnen war. Und um ihn bloßzustellen, sagte unser Klassenlehrer, Herr Walk, du musst schon rechnen lernen. Wenn du nicht rechnen kannst, dann wirst du nie fähig sein, deine deutschen Landsleute über das Ohr zu hauen. Also die Juden hatten das Klischee, sie betrogen die anderen, sie waren Betrüger. Ja, das hat der Lehrer wahrscheinlich gar nicht als Antisemitismus empfunden, sondern ein Jude ist eben ein Betrüger. Und ich würde da, wenn ich den Erwin half, öfters verprügelt. Irgendwann wurde es meine Mutter zu dumm. Sie ging zum Schuldirektor. Der sagte, wenn es Ihnen nicht passt, nehmen Sie Ihren Zuckerknaben und gehen Sie zurück nach Palästina. Meine Mutter beschwerte sich dann im Schulreferat. Sie war ein Mensch mit sehr starkem Willen. Und der Direktor wurde zur Ordnung gerufen. Dann wurde in unserem Beisein der Schullehrer ausgeschimpft, aber es ging so weiter. Danach wechselte ich die Schule, nicht etwa wegen dieser Zwischenfälle, sondern weil meine Eltern endlich ein Zimmer mit Küche zur Untermieter fanden. Und in der neuen Schule, in der Herrenstraße, also die direkt beim Münchner Hofbräuhaus lag, da hatten wir einen tollen Direktor. Als da ein Schüler anfing, ja, Jesaujun, hat er ihm erstmal, wie es in Bayern damals üblich war, eine ordentliche Watschen gegeben, also eine Ohrfeige, und sagte, bei mir gibt's keine Protestanten oder keine Juden oder keine Katholiken. Und wer damit anfängt, also wer damit beginnt, der kriegt Mordstrom schön, also eine, wird von ihm verprügelt. Das war ja damals noch gang und gäbe, aber das war mal ein guter Prügler, wenn ich so sagen darf. Und so allmählich lernte ich Deutsch schreiben und lesen. Fürs Gymnasium war es zu spät, aber 2 Jahre später kämpfte ich mich durch die Aufnahmeprüfung zur Mittelschule, wie es damals hieß, also die heutige Realschule, und da wurde uns gleich gesagt, das ist die Schule des geistigen Nachvollzugs. Ihr werdet immer die Befehlsempfänger sein. Immer wird ein Ingenieur oder ein Arzt oder ein Jurist vor euch sein. Ihr müsst eben folgen lernen. Diese ganze autoritäre Atmosphäre, die hat mich irgendwie bedrückt. Ich zog mich immer mehr innerlich in eine Traumwelt zurück. Ich wurde zum Tagträumer. Wahrscheinlich war ich das als Einzelkind schon in Israel ein bisschen, aber da war ich ein sehr guter Schüler, und in Deutschland rutschte ich so in der Mittelschule durch. Einmal blieb ich ganz sitzen und ich wollte dann bloß zurück nach Israel. Meine Mutter vor allem sagte, das kommt gar nicht in Frage, da herrscht Krieg und wenn du da zum Militär gehst, dann kommst du um. Ich sagte, alle kommen ja nicht um. Doch, doch, aber du bist so schwach. Naja, wie auch immer, mein Vater bekam rechtzeitig einen Herzinfarkt und sie sagte, siehst du, das hast du davon, dass du deine Eltern so quälst und davon, dass du uns allein unter den Nazis leben lassen möchtest. Und so wurde ich in eine Lehre gesteckt als Fernsehtechniker. Das langweilte mich furchtbar. Allmählich aber durch die Hausbesuche, man holt ja den kaputten Fernseher immer ab, wie so ein Arzt. Und mich begannen immer mehr die Leute zu interessieren, die Besitzer der kaputten Fernsehgeräte. Und ich wusste, damit will ich irgendwas machen. Dann hatten wir irgendwann mal ein Klassentreffen und ich merkte, die Gymnasiasten aus meiner ehemaligen Volksschulklasse, die wurden immer klüger. Und ich traf meine große Liebe wieder, also meine heimliche Liebe. Und die sagte, ja, was machst du denn, Raphael? Und dann sagte ich, ich bin Lehrling. Sagte, ja, aber du warst doch so gescheit und da wirst du jetzt bloß Lehrling? Ich habe mich furchtbar geschämt. Und da tauchte einer aus der Klasse auf und sagte, ja, ich mache jetzt das Münchenkolleg auf dem zweiten Bildungsweg. Am nächsten Tag habe ich dann rumgetönt. Meine Mutter hat mich dann im Münchenkolleg angemeldet. Sie war zwar dagegen und ich habe tatsächlich in 2,5 Jahren das Abitur nachgemacht. Also mit 24 hatte ich endlich das Abitur und dann wollten mich meine Eltern überreden, einen vernünftigen Beruf zu studieren. Betriebswirt oder Jurist. Und ich sagte nein. Mich hatte schon als Kind vor allem die Geschichte fasziniert, was war, was heute ist. Da habe ich oft abgeschaltet und plötzlich der Schüler Seligmann, der in der Mittelschule durchgefallen war und das Abitur mit Ach und Krach gerade geschafft hatte, wurde plötzlich ein hervorragender Student, einfach weil es mir Spaß machte. Und ich bekam vom ersten Semester, vom ersten Proseminar bis zur Doktorarbeit fast durchgehend 1. Das war ein neues Einsergefühl. Einfach aus dem Grunde, dass ich meine Freude daran hatte. Ja. Ich studierte Geschichte und politische Wissenschaften, 1 Jahr davon in Israel, weil ich eben nicht eine Arbeit, wie mir mein Professor nahelegte, über damals noch die Endlösung schrieb, sondern ich wollte was über aktive Juden schreiben und schrieb über Israels Sicherheitspolitik. Also ich war ein Jahr in Israel, lernte meine spätere Frau dort kennen, kehrte aber schließlich entgegen meiner Meinung nach Deutschland zurück, weil mir Deutschland vertraut war. Mit antisemitischen Anwürfen hin oder her, aber ich merkte, du lebst in der deutschen Kultur. Du sprichst zwar Hebräisch, aber als Zweitsprache. Die Muttersprache und Vatersprache war schon in der Kindheit in Israel Deutsch gewesen. Die Literatur, die Kultur, die Art zu denken. Also ich kehrte nach Deutschland zurück. Nach dem Doktorat wurde mir eine Stelle als Referent für Außenpolitik in der CDU-Bundesgeschäftsstelle angeboten, da ich meinen Abschluss eben über Außen- und Sicherheitspolitik gemacht hatte, war das ein Traumjob. Mir wurde dann nahegelegt, Mitglied der CDU zu werden. Das lehnte ich ab, weil ich meinte, als Jude könnte ich ja nicht Mitglied in einer christlichen Partei sein. Sagte, das spielt doch keine Rolle. Sagte ich, für mich schon. Ich bin eben kein Christ, ich bin Jude. Ich bin kein religiöser Jude, aber ein gläubiger Jude. Und ich hatte einen tollen Chef, Heiner Geißler, ein intelligenter, mutiger, nonkonformistischer Mann, der andere Meinungen gelten ließ, der auch ein Kämpfer war, aber ein unbedingt loyaler Mensch. Aber davon abgesehen muss man nicht nur in der CDU, in jeder Partei wird das Ergebnis vorweggestellt und der wissenschaftliche Mitarbeiter, der ich war, muss nur noch den Weg dahin beschreiben. Das war mir zu langweilig. Daraufhin wurde ich Redakteur bei der Welt, auch in Bonn, in der stillen Hoffnung, Israel-Korrespondent zu werden. Ich heiratete meine Freundin aus Israel, 2 Jahre nach meinem Studienaufenthalt. Aber ich merkte irgendwie, die Ehe war in Ordnung. Ich freute mich sehr über das Kind, aber es war kein tiefes seelisches Verständnis. Und da geschah wieder das Gleiche wie in der Schule, in der Volksschule. Ich spann mir eine eigene Welt, eine eigene Fantasiewelt aus Tagträumen. Und irgendwann hatte ich einen Traum, in dem ich wieder meine geliebte Lehrerin aus dem Münchenkolleg sah, in die ich verschossen war als Schüler, und ich träumte, sie reicht mir die Hand, und ich erwachte, ich setzte mich an die Maschine, es war 3 Uhr früh, und tippte nur einen Satz rein: Begegnung mit Lehrerin handgereicht oder handgehalten. Und am nächsten Tag setzte ich mich hin, nahm meinen Blog und schrieb 10 Seiten. Und ich war zu der Zeit im Urlaub. Meine Frau besuchte mich und sagte, ja, wie geht's dir? Du siehst so euphorisch aus. Was ist passiert? Habe ich gesagt, ich habe jetzt meinen Beruf gefunden. Ich werde Schriftsteller. Du hast doch einen Beruf, du bist doch Redakteur und so. Das ist ein sicheres Brot, sagte ich. Mag sein, aber ich weiß, ich muss Schriftsteller werden. Ich fühle mich jetzt schon als einer. Und ich schrieb die Geschichte eines 21-jährigen jüdischen Abiturienten in Deutschland. Und während des Schreibens wurde mir klar, es gibt ja keine jüdische Gegenwartsliteratur in Deutschland. Das war 1983 in Bonn. Ich ging in die größte Buchhandlung der Stadt, das war damals Bouvier, und sagte, was haben Sie denn an jüdischer Gegenwartsliteratur aus Deutschland? Die Damen berieten, und dann griff eine von ihnen in das Regal und sagte, hier, das habe ich. Sie reichte mir das Tagebuch der Anne Frank. Und sowas kann man selbst als fantasiereicher Schriftsteller sich nicht ausdenken. Das Leben ist immer bunter, fantastischer, absurder, als man sich je in der Fantasie ausdenken kann. Also es zeigte, die Juden waren immer noch Opfer der Shoah. Man sah die Juden bis zum Jahr 1945. Man nahm 1983, das sind immerhin 38 Jahre nach Kriegsende, nicht wahr, dass es wieder Juden gab, dass es eine jüdische Gemeinde gab. Das ermunterte mich, den Roman fertig zu schreiben. Ich habe ihn dann genannt Rubinsteins Versteigerung, weil ich in dem Roman, das ist die Eingangsszene, eben meinen Platz neben der Lehrerin versteigere, die mir die Hand hielt. Und Ja, dann war die Frage, ich hatte bereits meine Doktorarbeit in einem Publikumsverlag veröffentlicht über Israels Sicherheitspolitik. Ich dachte, naja, 2-3 Wochen hast du einen Verlag. Das war aber nicht der Fall. Ich schrieb so ungefähr 40 Verlage an, alle lehnten ab. Die einen sagten, das ist schlecht geschrieben, das akzeptiere ich. Oder ich habe es hingenommen, aber andere sagen, ja, das ist noch zu früh, über so ein heikles Thema zu schreiben, also über lebende Juden. Man schrieb sehr viel über die Shoah und die Leiden der Juden, aber man nahm noch gar nicht zur Kenntnis, dass es längst wieder eine jüdische Gemeinde in Deutschland gab. Und ein Roman ist im Grunde sehr einfach, er berichtet von Gefühlen. Und da fragte ich mich damals, es gibt so viele Germanisten und ein Dutzend Lehrstuhlinhaber, die sich mit Judentum beschäftigen. Und keinem will aufgefallen sein, dass es aus Deutschland keinen jüdischen Gegenwartsroman gab. Es gab Celan und Nelly Sachs, die im Exil waren bezeichnenderweise. Romane aus Deutschland gab es keine, keine Gegenwartsromane. Also interessierte sich niemand für die Gefühle der Juden, weil in einem Roman muss ich diese Gefühle schildern. Und warum gab es keine? Es hat niemand Juden verboten zu schreiben, weil sie Angst hatten, ihre Gefühle darzulegen. Weil diese Gefühle konnten nicht nur positiv sein nach dem Holocaust, nach der Ermordung ihrer Geschwister und Kinder oder Eltern. Und da hatten sie Angst vor der Frage, ja sag mal, du warst zornig darüber, du hast uns vielleicht sogar gehasst. Wieso bist du dann hergekommen? Wieso lebst du dann wieder in Deutschland? Was hätten sie sagen können? Wie mein Vater, ich bin hergekommen, weil ich wirtschaftlich woanders nicht leben konnte oder weil ich woanders die Sprache nicht beherrschte. Sie konnten nicht diese Mehr von, wir kamen her, um zu versöhnen. Nicht jeder kommt her, um zu versöhnen. Nein, vor dem Versöhnen kommt die Auseinandersetzung, kommt der Zwist, kommt der Streit. Und dann erst kann man sich versöhnen. Nicht jeder Jude ist Jesus. Ja, Ergebnis war, die Juden wollten das Buch nicht, die Christen und anderen wollten das Buch erst recht nicht. Also ich schrieb 4 Jahre lang einen Verlag nach dem anderen an, ohne positives Ergebnis. Und dann habe ich das Buch im Selbstverlag rausgegeben. Daraufhin, ein Lektor vom Eichborn Verlag stieß auf das Buch. Die schickt mir sofort einen Vertrag. Und das deutsche Publikum war klüger als seine Kritiker. Die Bücher wurden verkauft. Ja, viel habe ich nicht in meinem Leben bewirkt, aber immerhin war ich der Erste, der sich traute, über meine Gefühle zu berichten. Ein Jude, der mal erzählt, dass er eben nicht vor Wohlwollen für die Kinder der Mörder oder für die Mörder, die damals ja noch lebten, barst und nicht nur versöhnte, sondern seine eigene Interesse hatte, der auch an Sex dachte. Das war ein totales Tabu, weil der geile Jude war ja ein Nazi-Klischee, ein antisemitisches Klischee, noch lange vor den Nazis. Also das wollten die Kritiker gar nicht hören, aber das Publikum interessierte sich dafür. Ja, und dann kündigte ich meinen Job in der Welt, zog nach München. Mir wurde ein Job als Dozent, als akademischer Rat an der Ludwig-Maximilians-Universität für politische Wissenschaften angeboten. Das machte ich einige Jahre, aber das war nur Ablenkung. In Wirklichkeit dachte ich schon an den nächsten Roman, den schrieb ich auch, der hieß Die jiddische Mamme. Dann hörte ich freiwillig auf, das war dann das Ende meiner ersten Ehe auch mit Ruth, die sagte, eine Beamtenstelle in Deutschland zu kündigen und blödsinnige Romane zu schreiben, die kaum gelesen werden. Wir haben uns getrennt, was mir sehr weh tat, vor allem wegen meiner 2 Kinder, aber Kunst heißt Mut, sagte die soeben gestorbene Jean Moreau, und das stimmt. Zahllose Menschen können Bücher schreiben, können Romane schreiben, können Musik machen, aber den meisten fehlt der Mut, zu sagen, so, jetzt lasse ich alle Berufe hinter mir und schreibe oder mache Musik. Das ist ein Wagnis, das muss man eingehen. Bei mir war der Leidensdruck so groß, dieses Funktionieren müssen in einer funktionalen deutschen Gesellschaft, ob als Jude oder Christ, ob als Mann oder Frau, das ich einfach erzählen wollte. Ich schrieb nicht nur Romane, wie zum Beispiel danach den Musterjuden, ich schrieb schließlich Die Deutschen und ihr Führer, ein Sachbuch als Historiker, weil mich immer die Frage interessierte, wie konnte dieses Volk diesen pathologischen Menschen zu seinen Führer wählen? Weil anders als Stalin, Lenin, Mao Zedong, aber auch die Faschisten, Franco oder Pinochet oder Salazar, Hitler wurde demokratisch gewählt. 1932 war die NSDAP die bei Weitem größte Partei. 1933 wurde Hitler dann ernannt. Ich möchte nicht wissen, wie das Ergebnis von Wahlen 1940 nach dem Sieg über Frankreich gewesen wäre. Da hätte Hitler wahrscheinlich demokratisch 70-80% bekommen. Tatsache ist, die Deutschen kämpften bis zuletzt für ihren Führer. Und der Putsch von Stauffenberg und so, das betraf eine kleine Elite von Offizieren. Die Mehrheit stand hinter Hitler und mich hat interessiert, warum. Nicht, weil sie pathologische Antisemiten waren, es war, weil die Deutschen Angst vor der Moderne hatten, vor modernen Arbeitsprozessen, vor den modernen Lernprozessen, vor der modernen Kunst vor allem. Und die Juden waren die Gewinner der Moderne. Weil in der Zeit davor waren sie unterdrückt als Religionsgemeinschaft, als Gottesmörder, was immer. Und sobald die Emanzipation mit der Französischen Revolution, mit Napoleon, mit den Verfassungen, mit der Reichsgründung anbrach, hatten sie formal gleiche Rechte. Und diese Rechte nutzten sie. Die Juden haben gelernt. Im Judentum gilt immer das Prinzip, Leben geht vor. Und ein verfolgtes Volk hatte zwei Sachen, die es immer mitnehmen konnte, das, was man im Kopf hatte und zur Not Geld. Also die Juden waren aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Tradition sehr gut präpariert, jedenfalls ein Teil von ihnen, für die moderne Zeit, für das kaufmännische Denken, für das industrielle Denken. Das Proletariat in Deutschland durchaus auch, aber nicht das deutsche Bürgertum. Vor allem das deutsche Kleinbürgertum fürchtete die Moderne. Man verkroch sich in einen germanischen Mystizismus, der so nie existierte. Man erfand sozusagen das Germanentum neu, während die Juden realistisch, ich spreche immer nur von Mehrheiten, es gab natürlich moderne Deutsche und aufgeklärte Deutsche, aber im deutschen Kleinbürgertum regierte eben die Angst vor der Moderne. Und Hitler schrie das heraus, was das deutsche Kleinbürgertum wollte, wovor es Angst hatte. Deshalb, kurz gesagt, machte die Mehrheit der Deutschen Hitler zu ihrem Führer und ging mit ihm bis zum bitteren Ende. Der Vater hatte offensichtlich Recht behalten, als er seinem Sohn prophezeite, Deutschland wird dir gefallen. Seinem Sohn, dem Schriftsteller Raphael Seligmann, der gerade 70 Jahre alt geworden ist. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Petra Müller. Auch Romani Rose, vor 71 Jahren in Heidelberg geboren, feiert Jubiläum. Er ist seit 35 Jahren Geschäftsführer des Verbands der Sinti und Roma in Deutschland. Seine erlebten Geschichten heute in einer Woche an dieser Stelle um 18.05 Uhr und 22.05 Uhr bei natürlich WDR5. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.